Aus gleichem Anlass brachte die indische Zeitung Public News vom 11. Juni einen Artikel mit dem Titel Kim Jong-il, großer Mann für selbstständige Politik.